D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Leuten da draußen, auch zum Teil von den Leuten hier im Studio. 46% der Menschen sind Netflix-Cheater. Sie sind nicht fremd gegangen, so weit sind sie nicht gegangen, aber sie waren schon kurz vor Knutschen. Sie haben nicht fremd geschaut. Sie haben etwas gemacht, wozu euch Martina Schulte, unsere Netzreporterin, heute Morgen jetzt mal eine genauere Definition liefert. Was sind Netflix-Cheater für Leute? Also ein Netflix-Cheater ist jemand, der zusammen mit seiner besseren Hälfte, dem Kumpel oder der Mitbewohnerin, angefangen hat, eine Serie zu schauen. Und man hat dann ein paar Folgen zusammen geguckt, aber dann fährt irgendwie Schatzi, Schnucki oder der Kumpel für eine Woche zum Paddeln über die Seen in Mecklenburg-Vorpommern und sagt, hey, wir gucken in einer Woche weiter. Und du so, ja klar. Aber dann einen Tag später kannst du dich einfach nicht mehr beherrschen und schaust halt heimlich, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Und ich kann euch an dieser Stelle verraten, Till Haas ist eine treue Seele, der hat es noch nie getan. So ist es. Und Anke, du hast ein Geständnis zu machen, ne? Ja, ich habe mal eine Folge, das ist noch nicht so lange her, Chef's Table geguckt. Das ist eine Doku, die ich eigentlich mit meinem Freund zusammen gucke. Und das sind so Dokus, die mich wahnsinnig glücklich machen. Und ich hatte einen extrem schlechten Tag und hatte wahnsinnig schlechte Laune und dachte, jetzt hilft nur noch so eine Folge fucking Chef's Table. Sie hat es wirklich getan. Und ich habe es getan. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Das Gute, und es war Karneval. Das Gute ist, dass ich das auch sehr gerne nochmal gucke. Deswegen sitze ich dann nicht, wenn wir das dann nochmal zusammen gucken, wie so ein Brot daneben und find's kacke. Wir können sagen, wir liegen studiomäßig einigermaßen im Trend, oder? Absolut, ne? Du bist die treue Seele. Du müsstest jetzt halt noch auspacken, ja, ich, ne? Ich bin der allergrößte Netflix-Cheater überhaupt. Ich kann mich überhaupt nicht beherrschen. Wenn ich euch irgendwas verspreche, ich werde es nicht halten. Also, ich kann euch jedenfalls sagen, und Till hat es ja schon gesagt, ne? 46% der Leute haben es schon getan. Die Hälfte davon ist ja der eigentliche Skandal, ist auch noch verheiratet. Und einem Press-Release von Netflix zufolge haben 81% der Netflix-Cheater das sogar schon mehr als einmal getan. Zu denen gehöre auf jeden Fall ich. Und falls ihr euch fragt, warum die das alles wissen, die haben eine Umfrage gemacht mit 30.000 Kunden und darauf basieren halt diese ganzen Zahlen. An dieser Stelle halten wir nochmal fest, es heißt in guten und in schlechten Zeiten. Wie konnte es dazu kommen? Also Netflix sagt, 80% des Cheating liege eine Impulsentscheidung zugrunde und keine bewusste Entscheidung. Und das kann ich absolut bestätigen, weil es liegt, glaube ich, daran, dass Netflix einfach Binge-Watchen in seine Software implementiert hat. Denn wenn eine Folge vorbei ist, dann fängt halt automatisch die nächste an. Und ich meine, wie soll ich mich als schwacher Mensch da irgendwie beherrschen? Außerdem zeigt es, glaube ich, auch, wie sehr Fernsehserien uns so Infinite Jest-mäßig in die Glotze saugen im Moment. Also was für ein Suchtfaktor Serien haben. Und im Moment glaube ich auch nochmal besonders, weil die Welt da draußen ist halt ungemütlich und stressig und da ist es doch irgendwie weit weniger beunruhigend, sich ein paar Gang-Rape-Szenen bei Game of Thrones anzuschauen, als das, was gerade im Weißen Haus passiert. Was haben die noch rausgefunden? Also, dass 45% der Netflix-Cheater ihren Betrug anders als wir nie zugeben würden. Außerdem gibt es auch noch Unterschiede je nach Land. Also 29 Länder hat Netflix untersucht. Brasilien hat die höchste Netflix-Cheater-Quote mit 58%. Aber in den aufrechten Niederlanden, da gibt es nur 27% Netflix-Cheater. Und das kann ich eigentlich glauben. Das sind doch Cheating-Cheater. Ja, das sind, ja, total. Was könnte eine Lösung sein? Also ich meine, Anke hat gerade schon angeboten, sie ist dann durchaus auch bereit, die Serie noch ein zweites oder drittes Mal zu schauen. Das ist natürlich, da muss man natürlich so tun, im Idealfall, als ob man es noch nicht gesehen hat. Und ja, muss sich dann an entsprechenden Stellen halt, zurückhalten. Schatz, es tut mir leid, aber ich verspreche dir, ich spoiler nicht, ich sitze daneben und ich kaufe auch noch Chips. Ja, du, das ist übrigens, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Also wenn du das zugibst, wenn das okay ist für dich, 46% der Cheater sagen, dass sie es nicht schlimm finden, von anderen betrogen zu werden. Also das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Offene Beziehung. Genau. Und ansonsten wäre halt natürlich eine Lösung, also dass man eigentlich sein Leben noch einsamer macht und eine Serie Mutterseelen allein schaut, wäre natürlich eine Horrorvorstellung, weil mit wem soll man dann über so wahnsinnige Sachen wie Plot-Twists reden? Slate hat jedenfalls schon die nächste Phase der menschlichen Vereinsamung eingeläutet. Die schreiben, es gäbe einfach im Moment viel zu viel geiles Fernsehen und nicht genug Zeit, um das alles zu sehen. Und es machte einfach immer weniger Sinn, die eigenen Sehgewohnheiten mit denen von anderen zu synchronisieren. Ich finde, das ist doch eigentlich eine Horrorvorstellung. Absolut. Die Netflix-Cheater. Ob ihr einer seid, das könnt ihr selber ausprobieren. Den Test hat Netflix veröffentlicht. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?